und beide schreiten wir mit überlegter Kühnheit zur Vollendung. Ich höre Ulyssen reden. Spotte nicht. Ein jeglicher muss seinen Helden wählen, dem er die Wege zum Olymp hinauf sich nacharbeitet. Lass es mich gestehen. Mir scheinen List und Klugheit nicht den Mann zu schänden, der sich kühnen Taten weiht. Ich schätze den, der tapfer ist und grad. Drum hab ich keinen Rat von dir verlangt. Schon ist ein Schritt getan. Von unseren Wächtern habe ich bisher gar vieles ausgelockt. Ich weiß, ein fremdes, göttergleiches Weib hält jenes blutige Gesetz gefesselt. Ein reines Herz und Weihrauch und Gebet bringt sie den Göttern dar. Man rühmet hoch die Gütige. Man glaubet, sie entspringe vom Stamm der Amazonen, sei geflohen, um einem großen Unheil zu entgehen. Es scheint, ihr Licht des Reich verlor die Kraft durch des Verbrechers Nähe, den der Fluch wie eine breite Nacht verfolgt und deckt. Die fromme Blutgier löst den alten Brauch von seinen Fesseln los, uns zu verderben. Der wilde Sinn des Königs tötet uns. Ein Weib wird uns nicht retten, wenn er zürnt. Still. Sie kommt. Lass uns allein. Ich darf nicht gleich ihr unsere Namen nennen, unser Schicksal nicht ohne Rückhalt ihr vertrauen. Du gehst. Und ehe sie mit dir spricht, treffe ich dich noch. Woher du seist und kommst, o Fremdling, sprich. Mir scheint es, dass ich eher einem Griechen als einem Skythen dich vergleichen soll. Gefährlich ist die Freiheit, die ich gebe. Die Götter wenden ab, was euch bedroht. O süße Stimme! Viel willkommener Ton der Muttersprache in einem fremden Lande. Des väterlichen Hafens blaue Berge sehe ich Gefangener neu willkommen wieder vor meinen Augen. Lass dir diese Freude versichern, dass auch ich ein Grieche bin. O sage, wenn dir ein Verhängnis nicht die Lippe schließt, aus welchem unserer Stämme du deine göttergleiche Herkunft zählst? Die Priesterin, von ihrer Göttin selbst gewählet und geheiligt, spricht mit dir. Das lass dir genügen. Sage, wer du seist und welch unselig waltendes Geschick mit dem Gefährten dich hierher gebracht. Aus Kreta sind wir, Söhne des Adrasts. Ich bin der Jüngste, Cephalus genannt, und er Laodamas, der Älteste des Hauses. Zwischen uns stand rau und wild ein Mittlerer und teinte schon im Spiel der ersten Jugend Einigkeit und Lust. Gelassen folgten wir der Mutter Worten, solang des Vaters Kraft vor Troja stritt. Doch als er beutereich zurückgekam und kurz darauf verschied, da trennte bald der Streit um Reich und Erbe die Geschwister. Ich neigte mich zum Ältesten, er erschlug den Bruder. Um der Blutschuld willen treibt die Furie gewaltig ihn umher. Doch diesem wilden Ufer sendet uns Apoll, der Delphische, mit Hoffnung zu. Im Tempel seiner Schwester hieß er uns der Hilfe segensvolle Hand erwarten. Gefangen sind wir und hierher gebracht und dir als Opfer dargestellt, du weißt's. Viel Troja? Teurer Mann, versichere es mir. Es liegt. O, sichere du uns Rettung zu. Beschleunige die Hilfe, die ein Gott versprach. Erbarme meines Bruders dich. So groß dein Unglück ist, beschwöre ich dich. Vergiss es, bist du mir genug getan. Die hohe Stadt, die 10 lange Jahre dem ganzen Heer der Griechen widerstand, liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Gräber unserer Besten heißen uns an das Ufer der Barbaren denken. Achill liegt dort mit seinem schönen Freunde. So seid ihr Götterbilder auch zu Staub. Auch Palamedes, Ajax Telamons. Sie sahen des Vaterlandes Tag nicht wieder. Er schweigt von meinem Vater. Wend ihn nicht mit den Erschlagenen. Doch selig sind die Tausende, die starben den bittersüßen Tod von Feindeshand. Denn wüste Schrecken und ein traurig Ende hat den Rückkehrenden statt des Triumphs ein feindlich aufgebrachter Gott bereitet. Kommt denn der Menschenstimme nicht zu euch? Soweit sie reicht, trägt sie den Ruf umher von unerhörten Taten, die geschahen. So ist der Jammer der Mykenens Hallen mit immer wiederholten Seufzern füllt, der ein Geheimnis? Klytämnestra hat mit Hilfe Ägisthens den Gemahl berückt, am Tage seiner Rückkehr ihn ermordet. Ja, du verehrest dieses Königshaus. Ich sehe es. Deine Brust bekämpft vergebens das unerwartet ungeheure Wort. Bist du die Tochter eines Freundes? Bist du nachbarlich in dieser Stadt geboren? Verbirg es nicht. Und rechne mir es nicht zu, dass ich der Erste diese Gräuel melde. Sag an, wie ward die schwere Tat vollbracht? Am Tage seiner Ankunft, da der König vom Bad erquickt und ruhig sein Gewand aus der Gemahlin Hand verlangend stieg, warf die Verderbliche ein faltenreich und künstlich sich verwirrendes Gewebe ihm auf die Schultern um das edle Haupt. Und da er, wie von einem Netze, sich vergebens zu entwickeln strebte, schlug Ägist ihn, der Verräter. Und verhüllt ging zu den Toten dieser große Fürst. Und welchen Lohn erhielt der Mitverschworene? Ein Reich und Bette, das er schon besaß. So trieb zur Schandtat eine böse Lust? Und einer alten Rache Tiefgefühl. Und wie beleidigte der König sie? Mit schwerer Tat, die, wenn Entschuldigung des Mordes wäre, sie entschuldigte. Nach Aulis lockte er sie und brachte dort, als eine Gottheit sich der Griechenfahrt mit ungestümen Winden widersetzte, die älteste Tochter, Iphigenien, vor den Altar Dianens. Und sie fiel ein blutig Opfer für der Griechenheil. Dies, sagt man, hat ihr einen Widerwillen so tief ins Herz geprägt, dass sie dem Werben Ägisten sich ergab und den Gemahl mit Netzen des Verderbens selbst umschlang. Es ist genug. Du wirst mich wiedersehen. Von dem Geschick des Königshauses scheint sie tief gerührt. Wer sie auch immer sei, so hat sie selbst den König wohl gekannt und ist zu unserem Glück aus hohem Hause hierher verkauft. Nur stille, liebes Herz, und lass dem Stern der Hoffnung, der uns blinkt, mit frohem Mut uns klug entgegensteuern. Unglücklicher, ich löse deine Bande zum Zeichen eines schmerzlichen Geschicks. Die Freiheit, die das Heiligtum gewährt, ist wie der letzte lichte Lebensblick des Schwererkrankten Todesbote. Noch kann ich es mir und darf es mir nicht sagen, dass ihr verloren seid. Glaubt, solang ich Priesterin Dianens bin, berühren. O werter Landsmann, selbst der letzte Knecht, der an den Herd der Vatergötter streifte, ist uns in fremdem Lande hoch willkommen. Wie soll ich euch genug mit Freud und Segen empfangen, die ihr mir das Bild der Helden, die ich von Eltern her verehren lernte, entgegenbringet und das innere Herz mit neuer, schöner Hoffnung schmeichelnd labet? Verbirgst du deinen Namen, deine Herkunft mit klugem Vorsatz? Oder darf ich wissen, wer mir gleich einer himmlischen begegnet? Du sollst mich kennen. Hierzu sag mir an, was ich nur halb von deinem Bruder hörte, das Ende derer, die von Troja kehrend ein hartes, unerwartetes Geschick auf ihrer Wohnungsschwelle stumm empfing. Zwar ward ich jung an diesen Strand geführt, doch wohl erinnere ich mich des scheuen Blicks, den ich mit Staunen und mit Bangigkeit auf jene Helden warf. Sie zogen aus, als hätte der Olymp sich aufgetan und die Gestalten der erlauchten Vorwelt zum Schrecken Ilions herabgesendet. Und Agamemnon war vor allen herrlich. O sage mir, er fiel, sein Haus betretend, durch seiner Frauen und Ägistens Tücke. Du sagst's. Weh dir, unseliges Mykene. So haben Tantals Enkel Fluch auf Fluch mit vollen wilden Händen ausgesät. Wie ist des großen Stammes letzter Sohn? Das holde Kind, bestimmt des Vaters Rächer der Einst zu sein. Wie ist Orest dem Tage des Bluts entgangen? Hat ein Gleichgeschick mit des Avernus Netzen ihn umschlungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Elektra? Sie leben. Goldene Sonne, leihe mir die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank vor Jovis Thron, denn ich bin arm und stumm. Bist du gastfreundlich diesem Königshause? Bist du mit näheren Banden ihm verbunden, wie deine schöne Freude mir verrät? So bändige dein Herz und halt es fest. Du weißt nur, merke ich, Agamemnons Tod. Hab ich an dieser Nachricht nicht genug? Du hast des Greuels Hälfte nur erfahren. Was fürchte ich noch? Orest, Elektra leben. Und fürchtest du für Klytämnestra nichts? Sie rettet weder Hoffnung, weder Furcht. Auch schied sie aus dem Land der Hoffnung ab. Vergoss sie reuig, wütend selbst ihr Blut? Nein. Doch ihr eigen Blut gab ihr den Tod. Sprich deutlicher, dass ich nicht länger sinne. Die Ungewissheit schlägt mir tausendfältig die dunklen Schwingen um das bange Haupt. So haben mich die Götter ausersehen zum Boten einer Tat, die ich so gern ins klanglos dumpfe Höhlenreich der Nacht verbergen möchte. Wider mein Willen zwingt mich dein holder Mund, allein er darf auch etwas Schmerzliches fordern und erhält's. Am Tage, da der Vater fiel, verbarg Elektra rettend ihren Bruder. Strophius, des Vaters Schwäher, nahm ihn willig auf. Er zog ihn neben seinem eigenen Sohne, der Pylades genannt, die schönsten Bande der Freundschaft um den Angekommenen knüpfte. Und wie sie wuchsen, wuchs in ihrer Seele die brennende Begier, des Königs Tod zu rächen. Unversehen, fremd gekleidet, erreichen sie Mykene, als brächten sie die Trauernachricht von Orestens Tode mit seiner Asche. Wohl empfänget sie die Königin. Sie treten in das Haus. Elektran gibt Orest sich zu erkennen. Sie bläst der Rachefeuer in ihm auf, das vor der Mutter heilger Gegenwart in sich zurückgebrannt war. Stille führt sie ihn zum Orte, wo sein Vater fiel, wo eine alte, leichte Spur des frech vergossenen Blutes oft gewaschenen Boden mit blassen, ahnungsvollen Streifen färbte. Mit ihrer Feuerzunge schilderte sie jeden Umstand der verruchten Tat, ihr knechtisch, elend durchgebrachtes Leben, den Übermut der glücklichen Verräter und die Gefahren, die nun der Geschwister von einer stief gewordenen Mutter warteten. Hier drang sie jenen alten Dolch ihm auf, der schon in Tantals Hause grimmig wütete, und Klytämnestra fiel durch Sohnes Hand. Unsterbliche, die ihr den reinen Tag auf immer neuen Wolken selig lebt, habt ihr nur darum mich so manches Jahr von Menschen abgesondert, mich so nah bei euch gehalten, dass ich nur meines Hauses Gräuel später und tiefer fühlen sollte? Sage mir vom Unglückseligen, sprich mir von Orest. Oh, könnte man von seinem Tode sprechen? Wie gärend stieg aus der erschlagenen Blut der Mutter Geist und ruft der Nacht uralten Töchtern zu: Lasst nicht den Muttermörder entfliehen, verfolgt den Verbrecher, euch ist er geweiht. Sie horchen auf, es schaut ihr hohler Blick mit der Begier des Adlers um sich her, sie rühren sich in ihren schwarzen Höhlen und aus den Winkeln schleichen ihre Gefährten, der Zweifel und die Reue leis herbei. Vor ihnen steigt ein Dampf vom Acheron. In seinen Wolkenkreisen wälzet sich die ewige Betrachtung des Geschehenen verwirrend um des schuld'gen Haupt umher. Den Flüchtigen verfolgt ihr schneller Fuß. Sie geben nur, um neu zu schrecken. Rass, Unseliger, du bist im gleichen Fall und fühlst, was er, der arme Flüchtling, leidet. Was sagst du mir? Was wähnst du gleichen Fall? Dich drückt ein Brudermord wie jenen. Mir vertraute dies dein jüngster Bruder schon. Ich kann nicht leiden, dass du, große Seele, mit einem falschen Wort betrogen werdest. Zwischen uns sei Wahrheit. Ich bin Orest! Und dieses schuld'ge Haupt senkt nach der Grube sich und sucht den Tod. In jeglicher Gestalt sei er willkommen. Wer du auch seist, so wünsche ich Rettung dir und meinem Freunde. Mir wünsche ich sie nicht. Es stürze meinen Seterleib vom Fels, es rauche bis zum Meer hinab mein Blut und bringe Fluch im Ufer der Barbaren. Geht ihr,

Gutes raten Sie. Sie fassen meine Seele mit Gewalt, doch tilgen Sie den Widerwillen nicht. Fühlt eine schöne Seele Widerwillen für eine Wohltat, die der Edle reicht? Ja, wenn der Edle, was sich nicht geziemt, statt meines Dankes mich erwerben will. Wer keine Neigung fühlt, dem mangelt es an einem Worte der Entschuldigung nie. Dem Fürsten sag ich an, was hier geschehen. O, wiederholtest du in deiner Seele, wie edel er sich gegen dich betrug. Von deiner Ankunft an bis diesen Tag. Von dieses Mannes Rede fühle ich mir zur ungelegenen Zeit das Herz im Busen auf einmal umgewendet. Ich erschrecke. Es schien sich eine Wolke wieder sanft um mich zu legen, von der Erde mich emporzuheben, und wie den Klippen meiner wüsten Insel der Schiffer gern den Rücken wendet, so lag Tauris hinter mir. Nun hat die Stimme des treuen Manns mich wieder aufgeweckt, dass ich auch Menschen hier verlasse, mich erinnert. Doppelt wird mir der Betrug verhasst. O, bleibe ruhig, meine Seele. Beginnst du nun zu schwanken und zu zweifeln. Den festen Boden deiner Einsamkeit musst du verlassen. Wieder eingeschifft ergreifen dich die Wellen schaukelnd. Trüb und bang verkennest du die Welt und dich. Wo ist sie, dass ich ihr mit schnellen Worten die frohe Botschaft unserer Rettung bringe? Dein Bruder ist geheilt. Den Felsenboden des ungeweihten Ufers und den Sand betraten wir mit fröhlichen Gesprächen. Der Hain blieb hinter uns, wir merkten's nicht. Und herrlicher und immer herrlicher umloderte der jugendschöne Flamme sein lockig Haupt. Sein volles Auge glühte von Mut und Hoffnung. Und sein freies Herz ergab sich ganz der Freude, ganz der Lust, dich, seine Retterin, und mich zu retten. Gesegnet seist du. Auch die Gefährten haben wir gefunden. In einer Felsenbucht verbargen sie das Schiff und saßen traurig und erwartend. Sie sahen deinen Bruder und es regten sich alle jauchzend und sie baten dringend, der Abfahrtstunde zu beschleunigen. Es sehnet jede Faust sich nach dem Ruder. Und selbst ein Wind erhob vom Lande lispelnd, von allen gleich bemerkt, die holden Schwingen. Drum lass uns eilen. Führe mich zum Tempel. Lass mich das Heiligtum betreten. Lass mich unserer Wünsche Ziel verehrend fassen. Ich bin allein genug, der Göttin Bild auf wohlgeübten Schultern wegzutragen. Du stehst und zauderst? Sage mir, du schweigst. Du scheinst verworren. Widersetzt sich ein neues Unheil unserem Glück? Sag an, hast du dem Könige das kluge Wort vermelden lassen, das wir abgeredet? Des Königs Bote kam, und wie du es mir in den Mund gelegt, so sagte ich's ihm. Er schien zu staunen und verlangte dringend, die seltene Feier erst dem Könige zu melden, seinen Willen zu vernehmen. Und nun erwarte ich seine Wiederkehr. Weh uns! Erneuert schwebt nun die Gefahr um unsere Schläfe. Warum hast du nicht ins Priesterrecht dich weislich eingehüllt? Als eine Hülle habe ich's nie gebraucht. So wirst du, reine Seele, dich und uns zugrunde richten. Warum dachte ich nicht diesen Fall voraus und lehrte dich auch dieser Forderung auszuweichen? Schilt nur mich. Die Schuld ist mein, ich fühle es wohl. Doch konnte ich anders nicht dem Mann begegnen. Gefährlicher zieht sich's zusammen. Doch auch so, lass uns nicht zagen oder unbesonnen und übereilt und selbst verraten. Ruhig erwarte du die Wiederkunft des Boten und dann steh fest. Er bringe, was er will. Denn solcher Weihungfeier anzuordnen gehört der Priesterin und nicht dem König. Und fordert er den fremden Mann zu sehen, der von dem Wahnsinn schwer belastet ist, so lehn es ab, als hieltest du uns beide im Tempel, wohlverwahrt. So schaff uns Luft. Die besten Zeichen sendet uns Apoll.

Entsetzlich wechselt mir der Grimm im Busen. Erst gegen sie, die ich so heilig hielt, dann gegen mich, der ich sie zum Verrat durch Nachsicht und durch Güte bildete. Zur Sklaverei gewöhnt der Mensch sich gut und lernet leicht gehorchen, wenn man in der Freiheit ganz beraubt. Ja, wäre sie in meiner Ahnherrn roher Hand gefallen, sie wäre froh gewesen, sich allein zu retten, hätte dankbar ihr Geschick erkannt und fremdes Blut vor dem Altar vergossen, hätte Pflicht genannt, was Not war. Nun lockt meine Güte in ihrer Brust verwegenen Wunsch herauf. Vergebens hoffte ich, sie mir zu verbinden. Sie sinnt sich nun ein Eigenschicksal aus. Durch Schmeichelei gewann sie mir das Herz. Nun widersteh ich der, so sucht sie sich den Weg durch List und Trug. Und meine Güte scheint ihr ein alt, verjährtes Eigentum. Du forderst mich. Das bringt dich zu uns her. Du schiebst das Opfer auf. Sag an, warum? Ich habe an Arkas alles klar erzählt. Von dir möchte ich es weiter noch vernehmen. Die Göttin gibt dir Frist zur Überlegung. Sie scheint dir selbst gelegen, diese Frist. Wenn dir das Herz zum grausamen Entschluss verhärtet ist, so solltest du nicht kommen. Ein König, der Unmenschliches verlangt, find Diener genug, die gegen Gnade und Lohn den halben Fluch der Tat begierig fassen. Doch seine Gegenwart bleibt unbefleckt. Er sinnt den Tod in einer schweren Wolke und seine Boten bringen flammendes Verderben auf des armen Haupt hinab. Er aber schwebt durch seine Höhen ruhig, ein unerreichter Gott im Sturme fort. Die heilige Lippe tönt ein wildes Lied. Nicht Priesterin, nur Agamemnons Tochter. Der unbekannten Wort verehrtest du. Der Fürstin willst du rasch gebieten. Nein, von Jugend auf habe ich gelernt, gehorchen. Erst meinen Eltern und dann einer Gottheit. Und folgsam fühlt ich immer meine Seele am schönsten frei. Allein dem harten Worte, dem rauen Ausspruch eines Mannes mich zu fügen, lernt ich weder dort noch hier. Ein alt Gesetz, nicht ich, gebietet dir. Wir fassen ein Gesetz begierig an, das unserer Leidenschaft zur Waffe dient. Ein anderes spricht zu mir, ein älteres, mich dir zu widersetzen. Das Gebot, dem jeder Fremde heilig ist. Es scheinen die Gefangenen dir sehr nah am Herzen. Denn vor Anteil und Bewegung vergissest du der Klugheit erstes Wort, dass man den Mächtigen nicht reizen soll. Red oder schweig ich, immer kannst du wissen, was mir im Herzen ist und immer bleibt. Ich habe vom Altare selbst gezittert und feierlich umgab der frühe Tod die Knieende. Das Messer zuckte schon, den lebenvollen Busen zu durchbohren. Mein Innerstes entsetzte, wirbelnd sich mein Auge brach und ich fand mich gerettet. Sind wir, was Götter gnädig uns gewährt, Unglückliche nicht zu erstatten schuldig? Du weißt es, kennst mich und du willst mich zwingen. Gehorche deinem Dienste, nicht dem Herrn. Lass ab! Beschönige nicht die Gewalt, die sich der Schwachheit eines Weibes freut. Ich bin so freigeboren als ein Mann. Stünd Agamemnons Sohn dir gegenüber und du verlangtest, was ich nicht gebührt, so hat auch er ein Schwert und einen Arm, die Rechte seines Busens zu verteidigen. Ich habe nichts als Worte. Und es ziemt dem edlen Mann, der Frauenwort zu achten. Ich achte es mehr als eines Bruders Schwert. Das Los der Waffen wechselt hin und her. Kein kluger Streiter hält den Feind gering. Auch ohne Hilfe gegen Trutz und Härte hat die Natur den Schwachen nicht gelassen. Sie gab zur List ihm Freude, der den Künste. Bald weicht er aus, verspätet und umgeht. Ja, der Gewaltige verdient, dass man sie übt. Die Vorsicht stellt der List sich klug entgegen. Und eine reine Seele braucht sie nicht. Sprich unbehutsam nicht dein eigen Urteil. O, sähest du, wie meine Seele kämpft. Ein bös Geschick, das sie ergreifen will,

Du hältst mir Wort. Wenn zu den meinen je mir Rückkehr zubereitet wäre, schwurst du mich zu lassen. Und sie ist es nun. Unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser im Kampfe wehrt und gischend seinen Feind zu tilgen sucht, so wehret sich der Zorn in meinem Busen gegen deine Worte. Oh, lass die Gnade wie das heilige Licht der stillen Opferflamme lodern. Wie oft besänftigte mich diese Stimme. Oh, reiche mir die Hand zum Friedenszeichen. Du forderst viel in einer kurzen Zeit. Um Gutes zu tun, braucht's keine Überlegung. Sehr viel. Denn auch dem Guten folgt das Übel. Der Zweifel ist's, der Gutes böse macht. Bedenke nicht. Gewähre, wie du's fühlst. Verdoppelt eure Kräfte! Haltet sie zurück! Nur wenig Augenblicke! Weicht der Menge nicht und deckt den Weg zum Schiffe mir und der Schwester. Komm, wir sind verraten. Geringer Raum bleibt uns zur Flucht, geschwind. In meiner Gegenwart führt ungestraft kein Mann das nackte Schwert. Entheiliget der Göttin Wohnung nicht durch Wut und Mord. Gebietet euren Volke Stillstand. Höret die Priesterin, die Schwester. Sage mir, wer ist es, der uns droht? Verehr in ihm den König, der mein zweiter Vater ward. Verzeih mir, Bruder, doch mein kindlich Herz hat unser ganz Geschick in seine Hand gelegt. Gestanden habe ich euren Anschlag und meine Seele vom Verrat gerettet. Will er die Rückkehr friedlich uns gewähren? Dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort. So sprich. Du siehst, ich horche deinen Worten. Verweilet nicht! Die letzten Kräfte raffen die unsrigen zusammen. Weichend werden sie nach der See langsam zurückgedrängt. Gelassen, wie es dir, o König, ziemt, stehst du den Feinden gegenüber. Gleich ist die Verwegenheit bestraft. Es weicht und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ist unser. Ein Wort von dir, so steht's in Flammen. Geh! Gebiete Stillstand meinem Volke. Keiner beschädige den Feind, solange wir reden. Ich nehme es an. Geh, sammle, treuer Freund, den Rest des Volkes. Harret still, welch Ende die Götter unseren Taten zubereiten. Befreit von Sorge mich, ehe ihr zu sprechen beginnet. Ich befürchte bösen Zwist, wenn du, o König, nicht der Billigkeit gelinde Stimme hörst, du, mein Bruder, der raschen Jugend nicht gebieten willst. Ich halte meinen Zorn, wie es dem Eltern geziemt, zurück. Antworte mir, womit bezeugst du, dass du Agamemnons Sohn und dieser Bruder bist? Hier ist das Schwert, mit dem er Trojas tapfere Männer schlug. Dies nahm ich seinem Mörder ab und bat die Himmlischen, den Mut und Arm, das Glück des großen Königes mir zu verleihen und einen schönern Tod mir zu gewähren. Wähl einen aus den Edlen deines Heers und stelle mir den Besten gegenüber. Soweit die Erde Heldensöhne nährt, ist keinem Fremdling dies Gesuch verweigert. Dies Vorrecht hat die alte Sitte nie dem Fremden hier gestattet. So beginne die neue Sitte denn, von dir und mir. Nachahmend heilige dein ganzes Volk die edle Tat der Herrscher zum Gesetz. Und lass mich nicht allein für unsere Freiheit, lass mich den Fremden, für die Fremden kämpfen. Fall ich, so ist ihr Urteil mit dem meinen gesprochen. Aber gönnet mir das Glück zu überwinden. So betrete nie ein Mann dies Ufer, dem der schnelle Blick hilfreicher Liebe nicht begegnet. Und getröstet scheide jeglicher hinweg. Nicht unwert scheinest du, o Jüngling, mir der Ahnherrn, deren du dich rühmst zu sein. Groß ist die Zahl der edlen, tapferen Männer, die mich begleiten. Doch ich stehe selbst in meinen Jahren nach dem Feind, bin bereit, mit dir der Waffen loszuwagen. Dieses blutigen Beweises bedarf es nicht, o König. Lass die Hand vom Schwerte. Denkt an mich und mein Geschick. Der rasche Kampf verewigt einen Mann. Er falle gleich, so preiset ihn das Lied. Allein die Tränen, die unendlichen, der Überbliebenen, der verlassenen Frau zählt keine Nachwelt. Und der Dichter schweigt von tausend durchgeweinten Tag und Nächten. Mich selbst hat eine Sorge gleich gewarnt, dass der Betrug nicht eines Räubers mich vom sicheren Schutzort reiße, mich der Knechtschaft verrate. Und gewiss ist nun mein Herz. Sieh hier,

Regie Gustav Rudolf Sellner, Produktion Westdeutscher Rundfunk 1956.